Erster, ich will Israel heilen. Aber ich sehe die Sünden von Ephraim. Die Menschen in Samaria tun Böses. Sie lügen und stehlen. Räuber stehlen auf den Straßen. Zweiter, sie denken nicht nach. Ich vergesse ihre bösen Taten nicht. Ihre Taten sind überall um sie herum. Ich sehe alles. Dritter, sie lügen den König an. Die Anführer freuen sich über ihre bösen Taten. Vierter, alle sind untreu. Sie sind wie ein heißer Ofen. Der Bäcker wartet, bis der Teig fertig ist. Fünfter, am Festtag des Königs trinken die Anführer zu viel Wein. Der König macht bei schlechten Menschen mit. Sechster, ihre Herzen sind heiß wie ein Ofen. Sie haben böse Pläne. In der Nacht brennt ihr Zorn. Am Morgen ist er wie ein Feuer. Siebter, sie sind alle heiß wie ein Ofen. Sie töten ihre Herrscher. Alle ihre Könige fallen. Keiner ruft mich um Hilfe. Achter, Ephraim mischt sich unter andere Völker. Ephraim ist wie ein Brotfladen. Man drehte ihn nicht um. Neunter, fremde Leute nehmen seine Kraft. Er merkt es nicht. Er hat schon graue Haare. Er merkt es nicht. Zehnter, ihr Stolz zeigt ihre Schuld. Sie kehren nicht zu ihrem Gott zurück. Sie suchen ihn nicht. Elfter, Ephraim ist wie eine dumme Taube. Sie rufen Ägypten um Hilfe. Sie gehen zu den Assyrern. Zwölfter, ich werfe mein Netz über sie. Ich fange sie wie Vögel am Himmel. Ich bestrafe sie, wie ich es versprach. Dreizehnter, wehe ihnen. Sie laufen von mir weg. Ich vernichte sie, weil sie gegen mich sind. Ich wollte sie retten. Aber sie lügen über mich. Vierzehnter, sie rufen nicht von Herzen zu mir. Sie weinen nur auf ihren Betten. Sie verletzen sich für Getreide und Wein. Sie sind gegen mich. Fünfzehnter, ich half ihnen. Ich machte ihre Arme stark. Aber sie denken sich Böses gegen mich aus. Sechzehnter, sie ändern sich, aber sie kommen nicht zu mir. Sie sind wie ein kaputter Bogen. Ihre Anführer sterben im Krieg wegen ihrer bösen Worte. Die Menschen in Ägypten lachen über sie.